Sport bewegt und Badminton lebt. In Linz beginnt's, denn in Linz gewinnst. Spielsatz Spaß, wir geben Gas. Sport verbindet und ist nicht irgendwas. Wir sind eine Kommunikationsbrücke, fördern Lebensfreude und wollen Menschen beglücken. Nimm es leicht, hab Spaß und bleib am Federball. Mit offenen Augen kommst du nicht zu voll. Das Leben ist ein Spiel, ich lade dich ein, spiele es. Durch diesen Sport kommst du zu Spaß, wie beim Wiesenfest. Wir alle können uns austoben und Kontakte knüpfen. Bei diesem Sport kommst du ins Schwitzen, denn du musst auch hüpfen. Austria, yes we can, Federball. Das Kommunikationsmittel für jedermann. Durch deine Willenskraft alleine kannst du mehr geben. Team, Geist, Bewegung und Freude in deinem Leben. Sport bewegt und Badminton lebt. In Linz beginnt's, denn in Linz gewinnst. Spielsatz Spaß, wir geben Gas. Sport verbindet und ist nicht irgendwas. Sport bewegt und Badminton lebt. In Linz beginnt's, denn in Linz gewinnst. Spielsatz Spaß, wir geben Gas. Sport verbindet und ist nicht irgendwas. Federball ist für die Masse, Badminton ist einfach klasse. Es ist der Grund, warum ich alles andere liegen lasse. Spaß mit Sport, an jedem Ort. Für mich persönlich gibt es ein einziges Wort. Das ist Badminton, Spielsatz Spaß. Gesundheit ist wichtig, also gib doch Gas. Fit im Leben, dann kannst du viel geben. Wir fördern Motivation und das Reden. Es geht nicht darum, ob alt oder jung. Nein, Sport macht dich fit, schlank und gesund. Dein Geist bleibt frisch, bist entspannt und fit. Dein Körper bleibt jung und macht alles mit. Sport bewegt und Badminton lebt. In Linz beginnt's, denn in Linz gewinnst. Spielsatz Spaß, wir geben Gas. Sport verbindet und ist nicht irgendwas. Sport bewegt und Badminton lebt. In Linz beginnt's, denn in Linz gewinnst. Spielsatz Spaß, wir geben Gas. Sport verbindet und ist nicht irgendwas.